dir und zu Tanz und Tafel pfeifen. Brechen deine Augen, soll mein Spielen ins Verderben dich begleiten. Komm zum Tanz! Ein Bartel, wenn man mir auch schön tut, und ist so viel wie Schreckte sie, schreckt ihr voraut, wartet und loszug nicht zurück. So hat auch ihr Furcht vor Gott und seinem Eigentum. Denkt daran, durch ein Gericht euer Wartet. Wir sollen uns nicht retten, wir sind in so viel Mächtigsten. Unvernünftiges Volk, der Feind rückt an. Ihr werdet hart kämpfen müssen an seinem Platz jeder Mann. Was erwägen wir, wieder des Großes Heer? Wollt ihr euch niedermachen lassen, verrecken wie die Käfer? Uns kann nichts retten als ein siegreicher Kampf. Wer nicht vergessen hat, weshalb wir in den Streit zogen, weiß auch, dass die Gerechtigkeit uns siegen lässt. Was hat man dir getan? Deine kleine Wunde nur, ohne Bedeutung in dem Elend, das mich umgibt. Die Verzweiflung jahrzehntelang hat sie mürbe gemacht. Kurze Zeit kann die Aussicht auf Besserung sie aufstacheln. Beim ersten starken Schlag liegen sie da nieder. Die Not nahm ihnen noch den Mut. Strebte, stärke dich, mein Ohr. Vermögen sei dir Mahnung. Weine nicht, guter Kamerad. Sie sind da. Mit uns ist das Vertrauen erwecken, wir sind darum die Sieger. Was trieben wir nicht, ihn zu fahren? und nun fällt ihr uns so wohlfeil zu. Und wer? Wer kennt ja das Gesinde? Ein Niemand. Warum lebt er noch weg mit ihm? Hört mich, siehe meine Namen, den Grafen helfet du. Was sollen sie teuer zahlen? Und ihr Gräfin seid heil. Dank diesem Mann ist stets zurück, die mich bedrängten. Selbstqual!